24. Kapitel. Von einem Manne und seinem Steckenpferd kann ich zwar nicht sagen, dass sie genauso wie die Seele und der Leib aufeinander Wirkung und Gegenwirkung täten. Ohne Zweifel aber ist unter ihnen eine Art von Kommunikation. Nun war das Steckenpferd, welches mein Onkel Tobi beständig ritt, nach meiner Meinung ein Steckenpferd, das schon eine Beschreibung wert ist, wäre es auch nur seiner großen Sonderbarkeit wegen, denn sie möchten von York nach Dover gereist sein und doch auf der ganzen Heerstraße seinesgleichen nicht gefunden haben. In der Tat war sein Wuchs und sein Gang so wunderbar und vom Kopfe bis zum Schweife jedem anderen von der ganzen Gattung so über und über unähnlich, dass es zuweilen Anlass zu streiten gab, ob es wirklich ein Steckenpferd sei oder nicht. Allein wie der Philosoph dem Skeptiker, der ihm die Wirklichkeit der Bewegung ableugnen wollte, keinen anderen Beweis entgegensetzte, als dass er auf die Füße trat und durchs Zimmer ging, so wollte mein Onkel Tobi sich keines anderen Arguments bedienen, um zu beweisen, dass sein Steckenpferd wirklich ein Steckenpferd sei, als dass er sich draufsetzte und es vorritt. Hernach möchte die Welt den Punkt entscheiden, wie es ihr gut dünkte.